Hallo und herzlich willkommen zu einem Quasselstrip-Podcast Short. Einfach mal aus Langeweile, beziehungsweise weil wir eigentlich warten auf andere Leute und weil wir unsere Wartezeit nicht mit sinnlos rumsitzen verbringen wollen, sondern mit halbwegs sinnvollen Sachen, haben wir uns spontan dazu entschieden, einen Quasselstrip-Podcast aufzunehmen. Heute mit dem wunderbaren Columbo. Hallo. Dem ebenso wunderbaren Pictimundi. Ho, ho, ho. Und einen neuen Gast, nämlich Noah. Moin. Ja, wie immer reden wir darüber, was wir zuletzt gesehen haben. Und wer möchte anfangen, wer gesehen oder gelesen haben heute? Wir wollen ja keine Mangas ausschließen. Möchte wer anfangen? Ich würde anfangen, bei mir geht's relativ schnell, glaube ich. Okay, keine Widerworte, dann fange ich mal an. Ich hatte die zwei alten Serien von Kashan gesehen und hatte jetzt auch angefangen, Kashan Sins nochmal zu sehen. Und ich fand sehr interessant, wie unterschiedlich diese Serien sind in der Konzeption. Also die erste Serie ist aus dem Jahre 1973, hat über 30 Folgen und zeigt einfach, vor allem in der ersten Folge, die ich sehr empfehlen würde, also nur die erste Folge, wie diese Konzeption von Robotern und Menschen hinter einem Hintergrund des Atomschlags gegen Japan etc. sich noch als Furcht so festschreibt. Also man hat so ein bisschen Frankenstein-Assoziation, aber auch diese Menschen überkommen die Maschinen, beziehungsweise die Maschinen überkommen die Menschen und die Menschen versuchen es wieder drum zu reißen. Während man dann bei der zweiten, das war eine OVA mit 4 Folgen aus dem Jahr 93, hat man einfach die Zeit von 93 auch eingefangen. Das heißt, ganz andere Animationen, eher eine Thematik, die die Menschen versklavt zeigt und hat dann hierfür auch mehr Sachen, die eher Richtung Eva gehen vom Eindruck her. Und der Zeichenstil ist ganz anders. Und wenn man dann Kashan Sins aus 2008 daneben hält, ist es auch wieder zeitsymptomatisch und zeigt, wie die Welt quasi nach dieser Apokalypse der Roboter war. Und man hat eigentlich die gleiche Thematik, die ähnlich funktioniert, aber aus drei unterschiedlichen Blickpunkten zu drei unterschiedlichen Zeitebenen. Und das fand ich sehr interessant. Also ich würde die ersten zwei nicht unbedingt empfehlen, aber es würde sich lohnen, glaube ich, in jeweils die erste Folge reinzuschauen, um einfach so ein Gefühl für diese Veränderung zu kriegen, was mich sehr interessant fand. Die unterscheiden sich also inhaltlich auch sehr stark oder mehr nur in der Ausrichtung? Also du hast jeweils den Black King Boss, den bösen Roboter, der durch quasi in der ersten Serie durch einen Blitzeinschlag seine normale Programmierung verloren hat und dann die Menschheit unterwerfen möchte. Und da hast du einfach so die Angst der Maschinen, die sich zeigt. Und die Handlung spielt, währenddem dieser Roboter erwacht. Die zweite Serie zeigt eher, wie der Mensch als Schaden für den Planeten wahrgenommen wird und die Roboter ihn deswegen ausmerzen wollen. Und es ist 2 Jahre, nachdem dieser Black King Boss quasi Roboterfabriken angeworfen hat und die Menschheit unterdrückt. Und Kashan Sins spielt, nachdem quasi die Menschheit ausgelöscht ist und die letzten Roboter quasi am Zerfallen sind. Also hat man so drei unterschiedliche Blickwinkel auf die gleiche Thematik. Kashan Sins wollte ich mir sowieso mal anschauen. Das ist tatsächlich oft empfohlen worden. Also der lohnt sich von den drei mit Sicherheit am ehesten. Aber wie gesagt, ich würde jeweils die erste Folge sehen, um ein Gefühl zu kriegen davon, woher diese Entwicklung kommt. Und dann kann man es auch nochmal anders sehen. Also ich hatte auch erst Kashan Sins gesehen und dann jetzt die zwei anderen nochmal. Deswegen schaue ich jetzt die Serie dann irgendwie nochmal an. Also Kashan Sins ist auch wirklich ein toller Anime, der allein durch dieses Worldbuilding, diese Eindrücke, diese Einsamkeit, ist auch so ein sehr zu empfehlender Anime auf jeden Fall. Ich würde sehr gerne gucken, momentan bin ich aber zeittechnisch so vereinnahmt, dass ich echt wenig geguckt habe, außer ein paar Shorts. Und ich weiß gar nicht jetzt so genau, über welche ich schon geredet habe das letzte Mal. Ich weiß nicht, auf jeden Fall über Jumping habe ich noch nicht geredet. Das ist ein Short von Osuma Tezuka oder Tezuka Osumu, je nachdem, wie man es haben möchte. Wenn schon, dann Tezuka. Tezuka. Und es geht halt eine Hauptfigur, die springt. Und man sieht halt quasi alles aus der Sicht der Hauptfigur. Und die springt und springt halt immer höher mit jedem Sprung oder weiter. Und springt so durch die Welt. Und man kommt halt durchs Dorf, durch welche Städte, irgendwie an Kriegsschauplätze kommt man vorbei, übers Meer etc. pp. Und war eine sehr schöne Short. Optisch halt nicht so ganz aktuell. Ist Gott bestimmt schon fast 20 Jahre alt, wenn nicht sogar älter. Aber ich mag die Art und Weise, wie die Geschichte visuell erzählt wurde, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich weiß nicht, ob ich schon über die Animatrix geredet habe. Ich Kann glaube man hier nie noch nicht. genug tun. Ja, ich glaube, hier habe ich noch nicht über Animatrix geredet. Und ich fand es eine sehr schöne Anthologie, nennt man das ja, glaube ich. Sammlung an Kurzgeschichten. Und die schwanken halt sehr, sag ich mal, in der Qualität. Deswegen ist es schwierig, das als Gesamtwerk zu betrachten. Aber ich fand eigentlich nie, dass sie wirklich schlecht war. Die letzte ja, die Kurzgeschichte war inszenatorisch relativ mies, muss ich sagen. Da hat mir die Idee zwar gefallen, aber die war inszenatorisch nicht so gut. Und die erste war ein bisschen plump. Aber ansonsten tolle Kurzgeschichten. Es baut halt die ja, Welt von Matrix aus und erklärt zum Beispiel auch, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die Maschinen die Menschen unterjochen und so. Weiß nicht, wer von euch das auch schon gesehen hat. Das ist so lange her, aber ja, die lohnt sich auf jeden Fall. Also, meine Lieblingsepisode war auf jeden Fall die mit dem Sportler. Jetzt halt einen Sprinter, der halt so schnell rennt, quasi, dass er oder so den Willen hat, so schnell zu rennen, dass er die Matrix erkennt. Also, das ist ziemlich cool. Ja, Und die auch lief ja cool tatsächlich inszeniert. auch bei uns im Fernsehen, diese Short-Serie, als damals Matrix so groß war. Ja, und dann habe ich die erste Memories Folge quasi gesehen, also die erste, ja, die erste Short, also ist nicht mal wirklich Short, weil es sind 45 Minuten schon, also ja, die Hälfte von dem Film quasi. Magnetic Rose, glaube ich, heißt die. Und ich fand die in Ordnung, aber hat mich jetzt auch nicht so umgehauen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, es war ein bisschen. Da fehlte mir wirklich, was ich selten habe, in dem Sinne, den Grund, mich irgendwie für die Figuren zu interessieren, weil normalerweise habe ich jetzt, also es ist mir egal, ob die Charaktere jetzt tiefgründig sind oder nicht. Hauptsache, sie sind mir halbwegs sympathisch. Dann kann ich da auch, sag ich mal, auf einer Ebene mich dafür interessieren, was denn passiert. Aber bei dem Film waren die Figuren mir halt erstaunlich egal. Also wirklich. War mir relativ wurscht, was mit denen dann letztendlich passiert. Das hat ein bisschen geschadet. Aber ansonsten eine nette Idee. Auch nicht so schlecht inszeniert. Bisschen, ich glaube, bisschen zu lang auch einfach für 45 Minuten. Den hätte man durchaus auch in eine kürzere Laufzeit packen können. Dafür, dass es ja das erste Werk von Satoshi Kon war, als er noch eigentlich Manga-Zeichner war, finde ich schon sehr beachtlich. Also er hat, glaube ich, nur das Drehbuch geschrieben und dann mit animiert, aber es zeigt trotzdem irgendwie auf seinen Stil, der dann nachher noch offensichtlicher werden sollte. Ja, dieses Spielen wieder mit, was ist Realität, was ist Fiktion, ist halt auch da wieder vertreten. Also, Ja, und ich das glaube, zu der Zeit ist es schon wirklich wichtig gewesen, weil, wann war, kam der raus? 85. Da hat es einfach nicht so viele ähnliche Konzepte in so einer breiten Masse gehabt. Die ganzen Realitäts- und Übergangskonzepte sind ja dann nachher durch ihn geprägt. ist auch die Frage, wie viel, sag ich mal, Hard, also nicht Hard Sci-Fi, sondern sag ich mal düsteren Sci-Fi es zu der Zeit gab. Bin ich jetzt nicht so drin in dem Thema, aber ich fand den auch wirklich sehr düster oder sehr kompromisslos, sag ich mal so, was das angeht. Positiv Ja, gesehen. auf jeden Fall. Man muss aber auch anmerken, dass Satoshi Kon als Mangaka gar nicht so sehr auf dieses, was ist Realität und was ist fiktiv, auf dieses Thema hatte er sich als Mangaka, abgesehen jetzt von Opus, gar nicht so drauf versteift. Das kam erst richtig, als er angefangen hat mit Anime, weil er, ich nehme mal an, dass er einfach gemerkt hat, dass das da sich einfach besser darstellen lässt. Ja, wobei, wenn man mein kurzes Video, das ich gerade zu Opus mache, sehen wird, da ist auf jeden Fall schon so viel drin. Aber ja, die anderen Werke sind weniger in dem Stil. Aber du hast schon recht, die Übergänge des Filmmediums bieten sich da deutlich besser an. Ja, das war's von meiner Seite aus, was ich zuletzt gesehen habe, zumindest soweit ich mich erinnern kann. Ja, ich habe noch ein paar kurze, also noch ein paar erste Folgen gesehen. Detroit Metal City fand ich klasse, da habe ich die ersten drei Folgen gesehen. Dann Yorikuma Arashi fand ich, also ich glaube, das ist von denselben Machern, die Penguin Drum gemacht haben, und Penguin Drum fand ich furchtbar. Dementsprechend ähnlich ist meine Meinung bisher von Yorikuma Arashi. Und Kokoro Connect oder so heißt das, also das mit dem, wo sie ihre Körper tauschen können, irgendwelche, ja, Mittelschüler, glaube ich, war jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so unbedingt toll, also weiß nicht, relativ belanglos und grusig, und grusig war scheiße, was das angeht, also belanglos scheiße in dem Sinne, nicht offensive Scheiße, sondern einfach nur so, ja gut, das hätte ich mir auch sparen können. Ja. Das Problem, glaube ich, bei Yorikuma Arashi ist, dass er zu lange braucht. Du hast immer die gleichen Motive, die sich irgendwie wiederholen und es zieht sich so zäh dahin. Das ist auch die Machart des Animes, ist ja auch irgendwo gewollt. Aber bis es sich dann nachher auflöst, ja, es dauert einfach ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Ja, ich finde ihn einfach schon wieder so unfassbar prätentiös. Also so extrem stark drauf gemacht, so von wegen, dass ja alles so ganz anders ist und so weiter und so fort, und Naja, du kannst die Sachen ja schon zuordnen. Das ist so eine Einteilung quasi in so ein Freudsches Modell über Ich, Es und Ich. Und in diesen regulatierenden Sachen greift dann auch die jeweiligen Instanzen von, weiß nicht, dieser Schülerrat ist dann quasi das Über-Ich, das sich sozial maßregelt. Das Ich ist der Versuch, da durchzukommen. Und das Es sind quasi die Bären, die die reine Trieblust dann darstellen und so. Also wenn du mit so einem Ansatz rangehst, lässt sich alles schon ziemlich gut aufdröseln, aber ist halt dann die Frage, ob viel mehr dahinter ist und ich bezweifle es eigentlich auch. ja, das ist immer sowas. Ist ja schön, dass ihr, denke ich mir, ist ja schön, dass ihr so tolle Motive und Metaphern und so habt, aber habt ihr da auch irgendwie mehr? Habt ihr da auch mehr zu sagen, außer die Metapher an sich? Und das habe ich zumindest in der ersten Folge noch nicht gesehen. Ist immer ein bisschen schwierig, über einen Anime zu reden nach der ersten Folge. Aber es hat mir jetzt noch keinen Grund gegeben, es weiter zu gucken. Also ich fand, er wurde besser, aber ja, ist auch jetzt nicht in meinen Top gelandet. Aber vielleicht hätte man jetzt auf Mega Knockes Meinung in den Kommentaren hören können. Der wird sich sicherlich dazu äußern, wie toll Yorikuma Ich freue Arashi mich ist. schon drauf. Also ich finde ihn aber auch immer noch in Utena und Penguin Drum am besten. Columbo, Ja. willst du? Ja, von mir aus. Und zwar habe ich von Tokyo Ghoul den Manga gelesen, und er hat mich halt einfach mal interessiert. Und die ersten, ich sag mal, 20, 25 Kapitel waren nicht schlecht. Also, es ging auf jeden Fall noch. Ja gut, gab's da schon ein paar kleine Macken, die auch schon im Anime vorhanden waren, wie zum Beispiel eben das, na, was war das? Oh, jetzt habe ich's vergessen. Naja. Die Szene am Fluss mit dem, von wegen, ihr seid so herzlos, ihr tötet Menschen und so und interessiert Nee, euch nicht für. das war dann später. Ich meine jetzt das mit das mit dem Date da zwischen Kaneki Ach und so. Riese hieß die, glaube ich. Es war irgendwie dann auch immer alles so plot convenient und so weiter. Ja, aber das fand ich alles noch nicht so schlimm. Aber was dann wirklich, also schlimm wurde, ist dann wirklich dann, wenn dann die Polizisten ins Spiel kamen. Es war alles so furchtbar eindimensional, und ja, natürlich dann doch das dann, wo das dann kam, wo der eine Polizist dann meinte, ihr Ghule, ihr seid alle so böse, das war auch im Manga so vorhanden wie im Anime. Also da kann man sich, wenn man den Anime gesehen hat, in etwa vorstellen, wie unsinnig das ist. Also ist Ja. der Manga genauso scheiße wie der Anime? Nee, er ist ein bisschen besser. Also, na, zumindest wird auf Ken Kanekis Mentalität deutlich ausführlicher eingegangen, auch wenn's, ja, es ist halt alles ziemlich faul, weil am Ende, also insgesamt, weiß man eben auch nur, was Ken Kaneki andauernd denkt. Und ja, der Autor, der hat halt bei jeder Szene hingeschrieben, was gerade Ken Kanekis Gedanken sind. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt was groß Geniales oder so, aber naja. Was ich am schlimmsten fand, war, dass es so unfassbar prätentiös war, weil das beste Beispiel, an das ich mich noch erinnern kann, war, dass die Ghule und die Polizisten, die kloppen sich halt andauernd die Köpfe ein, halt auf dem geistigen Niveau wie so kleine Kinder. Und dann kommen natürlich so ganz plötzlich dann die großen moralischen Fragen, wie hier, was ist richtig oder die Welt ist falsch, alles so substanzlos, faul und unpassend. Das ist so, naja. Und ja, der Manga, der stellt halt eben immer diese ganzen Fragen, aber geht dann nicht mehr wirklich auf sie ein. Also nichts am Ende. Ja. Und was ich auch noch ziemlich schlimm fand, war dieses unfassbare Infodumping. Also die ersten Kapitel über, da ist es ja immer so, ja, man weiß halt, also mir geht es jetzt gerade um diese Ghoul-Clown, also diese, ich glaube, Kagune heißen die. Und am Anfang, da weiß man jetzt noch nicht wirklich was darüber, außer dass die Ghule es eben als Waffe benutzen und so weiter. Aber dann ganz plötzlich in irgendeinem Kapitel kommen dann alle möglichen Informationen, halt, man wird zugetextet mit allen möglichen, aus welchen Elementen es besteht und so weiter. Und ach, das habe ich mir nicht mal wirklich durchgelesen. Ich meine, warum auch? Interessiert mich ja nicht. Und ja, das. Nee. Also, und was dann, also positiv war dann noch, ja, das Ende war ja dann doch besser als das in der Mitte. Also praktisch Anfang und Ende gehen, alles in der Mitte gehört auf den Müllhaufen. Das ist insgesamt meine Meinung zum Manga. Also Ja. nur den Anfang und das Ende lesen. Naja, gut, das Ende, ja, das taugt dann ja alles nicht wirklich, wenn man nicht den Gesamtkontext kennt, aber am besten liest man es gar nicht, wenn man nicht daran interessiert ist. Kannst du mir dann nach deiner Lektüre meine größte Frage in Bezug auf Tokyo Ghoul beantworten, die lautet, warum heißt dieses Ding nicht Tokyo Zombie? Weil das sind ja keine Ghouls. Ghouls fressen tote Menschen und nicht Lebendige. Keine Ahnung. Okay, Weil also es besser wird nichts klingt. erklärt. Ja, Weil es es besser ist. klingt als Tokyo Zombie. Ja, und ja, dann habe ich noch ReZero zu Ende geschaut. Und ja, es war halt insgesamt schon ziemlich schwach. Also erstmal die Hauptfigur, vor allem so zwischen Folge 10 und 15, ist mir unfassbar auf die Nerven gegangen. Also er hat sich da benommen wie so ein stures, bockiges Kleinkind. Das konnte ich mir einfach nicht anschauen. Und ja, und ja, was gab's noch? Ist jetzt schon ein bisschen her. Ist denn das Ende irgendwie abschließend bei ReZero? Oh, das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ich hatte dann jetzt am Ende nicht weiter groß Fragen. Insofern, ich denke schon, ja. Also Ich. kein Tokyo Ghoul Ende, was mittendrin Nee, aufhört. also ich, soweit ich weiß, geht es dann ja in der Light Novel noch weiter, aber es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Und ja, war insgesamt Ja, also es gibt Schlimmeres, aber es war schon unterm Durchschnitt. So, ja, was habe ich dann noch geschaut? Ja, Ping Pong, die Animation. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Also erstmal so grundsätzlich inhaltlich von den Figuren her war es jetzt nichts groß Besonderes oder groß Innovatives, aber es war eben sehr solide, ziemlich ordentlich auch von der Thematik her gemacht. Aber also was ich eigentlich so mit am geilsten fand, war, wie das alles inszeniert und vor allem animiert war. Also vor allem die Tischtennisspiele, wie das, die Animation war, die war ja teilweise so genial. Das hat echt Spaß gemacht, sich anzuschauen. Vor allem in Folge 10. Wobei das Problem bei Folge 10 war, das war dann, dass Pecco dieses Power-Up hatte, von wegen, ja, er hat so viel Spaß, deswegen gewinnt er dann. Das war ja nicht wirklich weit genug gedacht, sage ich mal. Ja, aber ansonsten, ja, war eben inhaltlich ziemlich solide und gut präsentiert. Habe ich keine weiteren großen Probleme mit. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich fand's halt, habe ich ja schon mehrmals gesagt, dass ich fand halt dafür, dass es so viel um Tischtennis ging, wurde viel zu wenig Tischtennis gezeigt. Und dafür, dass es um die Charakter gehen sollte, wurde mir zu wenig die Charakter behandelt. Also das Hauptproblem ist halt für mich gewesen, dass dann immer so gesagt wurde, ja, der und der Gegner ist ja jetzt super stark und das ist jetzt voll die Leistung, den zu besiegen. Aber als Zuschauer konnte ich das ja nicht sehen, dass der super stark ist. Das war ja einfach nur, weil mir gesagt wurde, dass der super stark ist. Das war ja so mit mein Hauptproblem mit Ping-Pong, würde ich sagen. Ja, der Anime ist Wobei du jetzt. auch viel. Ja, Columbo, mach du. Ja gut, also ja, jetzt auch. Ja, der Anime ist jetzt nicht so groß ausführlich, sag ich mal. Der ist ja auch gar nicht so lang. Aber ich fand das gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Aber ja, du hast aber eben nicht nur diese explizite Benennung, wie du es gerade beschrieben hast, Klassik, sondern du hast auch viel implizites Zeug, was erst, wenn du dich wirklich intensiv damit auseinandersetzt oder genau beobachtest, eben dir auffällt. Und ich finde Ach. die Anime-Adaption deutlich besser als der Manga. Ja, aber was mir noch einfällt, und zwar vieles, also es gab einige Szenen, die fand ich ziemlich unverständlich, sage ich mal, und ich weiß nicht, wieso das nötig war. Also vielleicht versteht man das dann bei einem Rewatch, den ich ja eigentlich auch plane, deutlich besser, aber so beim ersten Mal schauen, da dachte ich mir bei manchen Szenen so, ja, und warum? Was soll das jetzt bedeuten? Musst du Pikimuni fragen. Der erklärt dir Ja. das. Ja, da kannst du aber auch genauso Noah fragen. Nee, aber ich glaube, ich habe ihn dreimal gesehen und es ist halt auch bei den meisten Yuasa-Werken, dass du sie mehrfach sehen musst, einfach aufgrund der Animation und dadurch, dass man sich auch durch die Untertitel automatisch ablenkt. Und dann kommt noch dazu, dass einfach auch wirklich viel Thematik drin ist, die sich vielleicht nicht unbedingt gleich dem westlichen Zuschauer erschließt. Oder Noah, was denkst du? Ja, ich habe mich jetzt erstmal kurz zurückgehalten, aber ja, ich stimme zu. Bei Ping-Pong ist es eben so, dass man erst bei einem Rewatch kapiert, was eigentlich bei den Charakteren passiert, weil ich habe mich damit mehr mit auseinandergesetzt. Ping-Pong basiert nämlich auf viele asiatische Philosophien, das heißt zum Beispiel Konfuz und halt die ganzen Ideen, die Philosophie werden in den Charakteren aufgegriffen, dass man nur Erfolg hat, wenn man auch an seine eigenen Ideale glaubt. Das ist zum Beispiel bei China so. Er ist nämlich nicht unglücklich, weil er verliert oder weil er aus dem Team rausgeschworfen wurde, sondern er ist unglücklich, weil er merkt, dass er nicht an seine eigenen Ideale glauben kann, beziehungsweise diese nicht umsetzen kann. Pecco ist nicht glücklich, weil er ich weiß gar nicht in welcher Folge, das war Folge 4 oder 5, wo er verloren hatte. Da war es ja so, dass er eine Zeit lang den Sport aufgegeben hatte, dass er sich menschlich verändert hatte, dass er sozusagen, dass er abhängig von diesem Rausch ist, gewinnen zu können. Und als er diesen Rausch nicht mehr hatte, hat er sich ja von diesem Sport abgewendet. Das ist auch so eine Art asiatische Philosophie. Aber ich will da jetzt auch gar nicht so in Detail gehen, weil das ist sehr, sehr facettenreich in diesem Anime. Wirklich interessant. Da gibt es auch irgendeinen Blog dazu, wo das alles ganz genau geschildert wurde. Und das ist mir auch selber erst bei einem Rewatch aufgefallen. Also demnach finde ich, ist die Charakterisierung in diesem Anime auch wirklich sehr gelungen. Ja, ich finde vor allem an dieser einen Randfigur, die dann Ping-Pong aufgibt, um die Welt reist, dann nachher auch interviewt wird vom Sender und dann quasi in japanischer Art was anderes vorzeigt und meint, ich war im Ausland, habe Freunde bei einer Hochzeit besucht und dann so nochmal reflektiert, was er eigentlich gemacht hat und dann nachher wieder beim Ping-Pong-Spielen landet, merkt man nur an dieser kleinen Nebenfigur, wie denn diese ganze Charakterisierung funktioniert. Und da ist schon, wie du eben gesagt hast, auch viel anderes Konzept drin. Ja, also was ich noch an Ping-Pong ziemlich geil fand, war der Soundtrack. Das hat dann halt auch zusammen mit der Inszenierung dann, also audiovisuell hat es dann immer ein sehr geiles Gefühl beim Schauen ergeben. Also gerade bei den Tennisspielen. Das fand ich sehr gut gemacht. Definitiv. Also der Soundtrack ist meiner Meinung nach auch einer der stärksten Elemente in Ping-Pong. Ich mag vor allem eine die Szene, wo sie aus den Tischtennisgeräuschen dann quasi einen Song gemacht haben. Finde Ah ich ja, sehr genau schade, das. dass sie das nicht einen richtigen kompletten Song gemacht haben, sondern dass es das nur irgendwie so 30 Sekunden war oder so. Aber das war sehr geil. Das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Das sind halt solche Einfälle, da denke ich mir einfach, ja, das ist cool. Ja, soweit zu Ping-Pong. Was ich noch geschaut habe, sind die ersten 12 Folgen von Touhou Densetsu Akagi. Also, es ist quasi so ein bisschen ähnlich wie Kaiji. Und bisher finde ich es gut. Also es ist um einiges weniger dramatisch als Kaiji, was Lassig wahrscheinlich da ziemlich gut gefallen würde, weil, naja, ich meine, dieses Melodrama bei Kaiji war teilweise schon ziemlich nervig. Ja, und ja, es ist halt, ja, aber ansonsten, es hat schon einige Dinge mit Kaiji gemein. Also es dreht sich halt auch hauptsächlich um diese ganzen Spiele. Na gut, genau genommen ein Spiel, also Mahjong. Und ja, es ist halt auch durch den Soundtrack gibt es auch ähnlich wie bei Ping-Pong wieder ein sehr geiles Gefühl beim Schauen. Man hat da eben die Figuren, also die spielen und die zuschauen. Und ja, es ist dann. Also es ist halt erstmal ziemlich spannend und dann wird es halt noch vom Soundtrack immer so schön eingefangen. Das gefällt mir bisher ziemlich gut. Und ja, also was mich ein bisschen gestört hat, war, also Akagi als Figur ist ziemlich, ich sag mal, seltsam. Also da hatte man direkt dann in der ersten Folge, dass der ist da 13 Jahre alt, er fährt da mit dem Auto, da ganz schnell eine Straße entlang und rast da eine Klippe runter mit Vollgas und er meint, ja, das ist alles total normal. Das denke ich mir, alles klar. Oder eine andere Szene, der trifft da so auf solche Raufbolde und wird von denen erstmal geschlagen und denen interessiert das überhaupt nicht. Da denke ich mir, hä, was soll das? Ja, klingt ein Ja. bisschen komisch, aber die Serie allgemein wurde jetzt mir, glaube ich, schon öfters empfohlen. Bloß den Namen immer wieder vergessen. Auf jeden Fall, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, schaue ich da mal rein. Auf jeden Fall. Ja. Ich meine, Kaiji fand ich ja jetzt nicht durchgängig scheiße, sondern halt nur bestimmte Spiele scheiße, wo es dann Ja, einfach albern also wurde. es kommt drauf an, wieso du Kaiji nicht mochtest. Also, soweit ich weiß, war dein Problem, eins deiner größten Probleme ja diese ganze Überinszenierung dieses Dramas. Die Und andere Sache war halt, dass die Spiele halt in sich total bescheuert waren. ja, zum Teil schon. Also, ja gut, also dieses ganze übertriebene Drama hat man bei Akagi, würde ich mal sagen, grundsätzlich nicht. Vor allem ist Akagi eine komplett andere Figur als Kaiji. Also so dieses ganze Rumgeheule hat man da eigentlich überhaupt nicht. Außer, na gut, am Anfang, da ist es halt doch ein bisschen sehr angespannt, aber also ich habe damit jetzt kein Problem. Ja, es, wie gesagt, ist bisher ganz gut. Ja, man kann aber auch erwähnen, dass es auch von demselben Mangaka ist wie von Kaiji, ne? Ja, genau. Ja, was noch das Problem ist, man sollte sich ein bisschen mit Mahjong auskennen, bevor man den Anime schaut, weil sonst versteht man da nicht wirklich was. Und das Problem ist, das Spiel ist gar nicht so einfach zu verstehen. Das ist schon recht kompliziert. Ja gut, das macht es dann von den ganzen Strategien her, die im Anime dann passieren, vielleicht auch ein wenig interessanter, aber also zumindest als ich dann gehört habe, nee, dafür muss man Mahjong können, dachte ich mir erstmal, was, ernsthaft? Muss ich das jetzt ernsthaft lernen? Och nee. Na gut, ich habe es da noch ein bisschen gemacht, aber das hatte erstmal meine Lust auf den Anime ein wenig, ja, reduziert. Naja, der Punkt ist halt, bei One-Outs zum Beispiel hast du im Vergleich zwar auch, dass mit den Regeln gespielt wird und so und du das blicken musst, aber da werden dir die Regeln erklärt, während eben in Akagi das nicht der Fall ist. Ja, da fällt mir noch ein Punkt ein, und zwar, ja gut, das kann ich dem Anime nicht wirklich negativ anrechnen, weil es eigentlich, ja, da liegt das Problem mehr in der Natur der Sache, aber mit den Untertiteln, das ist teilweise extrem ungünstig, weil man hat dann halt auf den Bildern die ganzen Spielsteine, wie das angeordnet ist und so weiter. Und aber da muss man ja gleichzeitig noch die Untertitel lesen, und dafür hat man, also um beides wirklich zu erkennen, hat man einfach zu wenig Zeit. Das ist ziemlich ungünstig. Also auf doppelter, auf halber Geschwindigkeit abspielen. Ja, habe ich bei ein paar Szenen sogar gemacht, aber das wird mir dann doch ein bisschen zu zeitaufwendig. Ja, ich habe vor 1,5 Monaten, vor 2 Monaten habe ich, glaube ich, den letzten Film oder OVA von Studio Ghibli gesehen. Iblat Jiken, irgendwie so hieß der. Damit hätte ich jetzt auch eigentlich fast alles von Ghibli gesehen und meiner Meinung nach war dieser Film, OVA, was auch immer, sehr, sehr, sehr langweilig. Also erstens muss man sagen, der geht gerade mal, was weiß ich, 25 Minuten ging der und es gibt weder Story noch wirklich Charaktere oder irgendwas, sondern man sieht irgendwie nur so richtig schön gezeichnete Bilder, wo dann die Kamera so ein bisschen, ja, halt so nach links oder nach rechts schwenkt, dass man so ein Gefühl hat, als ob man dann halt tatsächlich vor Ort wäre. Ein bisschen klimpernde, schöne Musik. Ich glaube, das war's dann eigentlich auch. Also man hat dann so verschiedene Bilder, Szenerien, wo man dann halt echt so Garten sieht, dann halt so ein See am Win Winter, so ein See so vereist und verschneit und halt, das war irgendwie total langweilig, sich das anzugucken. Ansonsten hätte ich noch Ai Monogatari gesehen. Das ist auch so ein etwas kürzerer Anime, der dann pro Folge 10 Minuten geht, behandelt dann auch so thematisch halt so jüngere Liebe oder auch Liebe im Erwachsenenleben, mit dann aber jeweils ein Popsong als Thema. Also das heißt, zum Beispiel gab es eine Folge, da ging es um einen Beatles-Song. Ich glaube, ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Song das war. Ich weiß das gar nicht mehr. Fällt mir bestimmt noch ein. Auf jeden Fall halt immer so thematisch, dass die Charaktere dann an bestimmte Songs erinnert werden und halt war schon ziemlich interessant, also für diese kurze Zeit von je 10 Minuten, aber 9 Episoden, war das auch von Inszenierung her auch nicht dieses typische Anime-Romanze, wo halt das total unlogisch wirkte oder auch dieses, ja, halt auf Kinder ausgerichtet, sondern man hat jetzt halt schon gemerkt, dass es an eher ein etwas erwachseneres Publikum gerichtet war. Und man muss aber auch sagen, dass der Anime auch schon etwas älter ist. Ich glaube, irgendwie 92 oder sowas. Und halt war auf jeden Fall ziemlich interessant. Es war gut gemacht. Es war schon emotional teilweise. Es waren gute Geschichten dabei. Die Musik war gut. Die Bilder waren ziemlich gut gezeichnet. Die Animationen halt waren ganz gut. Also war wirklich nicht schlecht. Ja, also nochmal zu dem Ghibli. Also ist es dann auch wieder so eine Art Beweis dafür, dass gute Optik und Musik nicht reicht, quasi. Also ich lege da ja schon großen Wert drauf, aber das alleine, dass das dann alleine doch nicht ausreicht für einen guten Film, oder wie? Ja, ich meine, gute Objekte. Es ist ja so nicht so, dass es nicht schlecht gezeichnet wäre oder dass die Musik nicht gut ist, aber das Problem ist, dass da einfach nichts passiert. Es ist wirklich so, als ob du in ein Museum gehst, du guckst dir da 10 Bilder an und das ist halt so, als ob sich die Bilder jetzt bewegen würde und du das in Musik anhörst. Also wirklich, da passiert gar nichts. Also ich meine, wenn da irgendwie so eine Handlung passieren würde, dass dein Kind, was weiß ich, dass sie einen Traum hat, dass sie eine Zeichnerin werden will oder was weiß ich, wenn da irgendwas passieren würde, wäre es ja viel interessanter. Aber es ist wirklich so, dass da gar nichts passiert. Da passiert wirklich gar nichts. Und das fand ich einfach total langweilig. Ja, okay, dann. Ja, ansonsten, ich lese momentan Ijo. Das ist ein Manga, geht es halt um amerikanische Präsidentschaftswahl, was auch immer. Ist ziemlich interessant, vor allem gerade zu der aktuellen Zeit. Ich habe den aber noch nicht ganz durchgelesen. Ich bin gerade bei Band 10 von 11. Und es fängt auch ziemlich interessant an, dadurch, dass der Protagonist, dass er dazu eingeladen wird. Also der arbeitet bei so einer kleinen Zeitung als Reporter und er wird dazu eingeladen, halt bei dieser Wahlkampfkampagne mitzumachen, weil dort in diesem Jahr, also der Manga ist auch schon etwas älter, ich glaube von 97, dass er halt in diesem Jahr halt da mitmachen kann und das halt alles live miterleben soll und halt darüber auch so eine Art Kolumne schreiben soll und im Laufe der Zeit merkt er dann halt oder beziehungsweise ihm wird mitgeteilt, dass dieser japanisch stammende Präsidentskandidat, dass der halt sein Vater ist und also es wurde bis jetzt im Manga auch noch nicht ganz genau gelöst, warum er ihn überhaupt dabei haben will, aber ich glaube, darum soll es eigentlich auch nicht gehen, sondern es geht halt eigentlich so ein intensiver Blick in diese Realpolitik ist auch wirklich extrem interessant gemacht, also auch sehr authentisch. Es werden auch viele Sachen geachtet, so wo ich selber auch beim Lesen dachte, wow, das ist echt interessant, weil man sich da selber gar nicht so intensiv damit auseinandergesetzt hat. Auch viele Dinge werden da erläutert, erklärt und gezeigt. Halt, dass dann die ganzen Vorwahlen, die Wahlkämpfe unter den Parteien und halt auch echt spannend und ziemlich interessant. Aber das Problem, was ich momentan mit diesem Manga habe, ist einfach, dass die Charaktere auch noch recht blass sind und wahrscheinlich auch blass bleiben werden. Man hat einfach nicht die Möglichkeit genutzt, den Charakteren auch so eine richtige Charakterisierung zu geben, Ideale zu geben, denen einfach die menschlicher zu machen. Es geht einfach teilweise, einige Charaktere sind halt nur so Spielbälle, um halt irgendwelche Dinge ins Laufen zu bringen oder halt einfach um bestimmte Ansichten ins Spiel zu bringen, um bestimmte Gespräche ins Laufen zu bringen. Wobei ich sagen muss, dass natürlich die Texte sind echt gut geschrieben. Also auch jetzt, ich könnte das schon vom Niveau her teilweise mit Gipfel der Götter vergleichen. Weil es einfach, die Texte schaffen das einfach immer, die jeweilige Situation darzustellen, dass man dann ganz genau weiß, okay, gut, das und das ist jetzt Sache, das und das ist jetzt passiert. Was denkt jetzt diese Person über den anderen und wie ist jetzt allgemein, wie ist überhaupt die Lage? Und das wird alles wirklich sehr deutlich anhand der Texte formuliert und die Bilder sind auch ziemlich schlicht, aber effektiv gezeichnet. Halt Problem sind, die Charaktere kommen mir halt sehr blass vor, die Handlung ist gut geschrieben. Ansonsten viel zu kritisieren habe ich momentan auch nicht, ist auf jeden Fall interessant. Sehr schön. Hast du noch was anderes gesehen, gelesen, über das du reden möchtest? Ich habe sonst noch so sehr viele andere Sachen gelesen und so, aber es waren alles immer nur so ein paar Kapitel. Ansonsten, ja, keine Ahnung, was habe ich sonst noch? Ja, ich hätte sonst noch einen Yuri-Manga, aber ich glaube, dabei belassen wir es mal, weil dieser Yuri-Manga war ziemlich kurz und sehr, sehr komisch. Also ich kann den auch noch gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich hatte den Freitag gelesen und ich glaube, ich muss das erstmal nochmal richtig sacken lassen, um darüber reden zu können, weil der war teilweise schon sehr komisch. Mir ist gerade noch was eingefallen, was ich geschaut habe. Es war beide Staffeln Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Und damit beenden wir diese Podcast-Folge. Cliffhanger. Also die erste Staffel fand ich relativ meh. Von den Figuren her relativ blass. Also ja gut, auch ein bisschen nervig, aber halt jetzt weder besonders gut noch besonders schlecht. Also die Action war, also die Action ist, fand ich, um ehrlich zu sein, ziemlich unterhaltsam anzuschauen. Ich meine, ich war ja nie ein großer Fan von dieser Fate, also Ufotable Animation, aber ja gut, also es ist zumindest deutlich überbewertet, aber ich finde es trotzdem immer noch unterhaltsam anzusehen. Ja, vor allem in der zweiten Staffel, na wobei, nee, es gab's eigentlich schon in der ersten, und zwar, ja, die ganzen Erklärungen von wegen, wie alles funktioniert und so weiter. Es ist alles so, ja, auch wieder ein bisschen billig. Ähnlich wie bei Tokyo Ghoul, aber ja, und das war alles auch extrem langsam von der Erzählung her. Zum Beispiel, also die erste Folge, das ist ja schon wieder so eine Doppelfolge, und ja, aber was ist da passiert? Eigentlich so gut wie gar nichts wirklich. Also man hat halt gesehen, wie ist die Lage, wer sind die Figuren und so weiter, was ist ihr Alltag, aber dafür jetzt gleich über fast 50 Minuten ja, quasi zu verschwenden, das war dann doch ein wenig, nee, naja, schlecht. Gut, Ja, also eine aber gelungene Adaption vom originalen Fates Day. ja, keine Ahnung, ich Ja. kenne die Visual Novel nicht, aber Ich meinte jetzt auch den originalen, Fate Zero ist das ja eine Adaption oder inhaltlich, nee, glaube das ich. ist, also Fate Zero ist, soweit ich weiß, was Fates The Night Unlimited Blade Works spielt, glaube ich, so 10 Jahre nach Fate Zero. Okay. Ja, also ich habe AMV davon gesehen und gefühlt waren das alle guten Stellen, sodass meine Motivation, den Anime noch zu gucken, sehr niedrig ist. Ja, wie gesagt, die erste Staffel fand ich alles in allem meh. Du schreibst, glaube ich, ganz gut. Aber die zweite Staffel fand ich dann schon ziemlich schwach, weil da waren, vor allem in der zweiten Staffel gab es einige Momente, die waren so dumm. Vor allem in der zweiten Staffel, da ist diese konstante Plot-Arme, so wie ich jetzt mal nenne, da ist es wirklich zum Vorschein gekommen. Also der hätte eigentlich so oft sterben müssen, aber er hat bis zum Ende überlebt. Also der wurde da quasi dann mit einem Schwert erstochen, aber er überlebt echt andauernd. Das ist teilweise so absurd. Da gab es dann noch so eine Figur, die hieß Shinji. Und ja, der war so unfassbar peinlich. Der war eigentlich komplett belanglos, der konnte nichts, aber war irgendwie halt so der richtige Edgy-Typ eben. Da gab es irgendwie mal so eine Szene, da wollte der eine Tosaka hieß sie, glaube ich, wollte ja sozusagen vergewaltigen. Das war ein bisschen ziemlich lächerlich. Ja, und außerdem, ja, die Hauptfigur, also Shiro, die war auch noch extrem nervig. Halt immer mit seinen Idealen und so weiter. Er möchte allen Menschen helfen, und dann immer die großen Diskussionen von wegen, ah, das ist falsch und nein, das ist nicht falsch. Das artet dann immer so aus, wo ich bin, ja, Also nicht schauen, wie ich mir gedacht habe. Ja, genau. Ja, nicht wirklich. Ja, und vor allem, das ist ja auch immer so ein, das war schon bei Fate Zero mein Problem, und zwar, die Figuren leben wirklich nur von ihren Idealen. Also, ja, keine wirkliche Persönlichkeit, sondern halt einfach nur ihre Ideale. Und es ist von der Figurenschreibe schon sehr mager. Naja, was die Figuren irgendwie halbwegs interessant machen sollte, ist der auratische Glanz der Vergangenheit, der an ihnen haftet. Aber es ist halt einfach so eine lachhafte, Weise, irgendwie Figuren interessanter zu gestalten, indem man meint, das Ja. ist King Arthur und das ist wer auch immer. Dann war es ja so, also ich glaube, also die zweite Staffel hat noch, glaube ich, 13 Folgen, und mit der 12. Folge war es eigentlich schon abgeschlossen. Also hätte ich auch abschalten können. Aber dann kam ja noch, also die 13. Folge, das war noch so ein Epilog. Die Folge war ja mal so unnötig. Also da wurde dann auch gezeigt, ja, was passiert mit denen in 10 Jahren? Was machen sie gerade? Auf welche Magieschule in London gehen sie? Und nee, halt so in die Länge gezogen und unnötig. Das ist schlecht. Mir ist gerade noch eingefallen, ich hätte vor kurzem auch jetzt endlich mal Hoshi no Samidare angefangen, den Manga. Ich kann da jetzt auch nicht groß sehr viel sagen, weil ich jetzt auch nur die ersten 5, 6 Kapitel gelesen hatte. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, wenn der weiterhin so von der Comedy-Einlage und von den Action-Szenen, allgemein vom Zeichenstil, weiterhin so bleibt, wird er auf jeden Fall in meine Top 20 Manga kommen, weil alleine im ersten Kapitel habe ich schon so gut gelacht wie in keiner anderen Comedy oder Manga, Anime. Das ist teilweise echt so absurd übertrieben, aber auch auf der anderen Seite auch extrem witzig gegenüber dem allgemeinen Shonen, ja, Zielrichtung, Genre, was auch immer. Ziemlich witzig geschrieben. Also könntet ihr euch auch gerne mal durchlesen. Wenn ich irgendwann mal anfange, Manga zu lesen, mache ich das. Ansonsten, falls nicht noch jemand etwas hat, beenden wir den in Anführungszeichen kurzen Quasselstrip. Wir haben bestimmt mindestens 40 Minuten wieder geredet. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören, alle, die zugehört haben und bis zum Ende durchgehalten haben. Schaut in die Kommentare für Mega Knockers Meinung zu Yuri Kumara. Oder für seine Meinung, dass hier öfters das Wort prätentiös gefallen ist. Ja, das stimmt. Ich glaube, so nennen wir den Podcast auch, der prätentiöse Podcast. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich glaube, die nächste Folge wird sehr, sehr interessant werden, je nachdem, wann ich diesen Podcast hochlade. Ja, dann wir hören und die letzten Worte gebühren wie immer den Gästen. Als Hashtag für diese Folge würde ich vorschlagen, frag Knogger. Und allen natürlich einen schönen Tag noch. Ja, das kann ich soweit unterschreiben, den Hashtag. Ja, und Ja, natürlich noch, ja, einen schönen Tag allen. ich fände es auch cool, dass ihr euch Columbo die Kurzfassung von seinen letzten gesehenen Sachen gesehen habt und ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag.